Fünftens, Gradeinteilung. Die Gradeinteilung ist in den einzelnen Großlogen verschieden. Es hat darüber innerhalb der Freimaurerei ein erbitterter Kampf getobt, der auch noch nicht beigelegt ist, aber den Profanen, der ihn als Streit um des Kaisers Bart ansieht, wirklich nichts angeht. Es drängt sich bei geringerer Gradzahl alles mehr zusammen, was die Freimaurerei ihren Mitgliedern beibringen will. Zuweilen kann sie offener wirken, da, wo die Brüder schon mehr auf das Judentum eingestellt sind. Anderenfalls muss sie verhüllter arbeiten, darf nur in verschiedenen Zwischenräumen den Schleier lüften und muss mehr und öfter durchsieben. Doch alles das ist Sache der Freimaurerei allein. Für den Deutschen ist zu wissen wichtig, dass das Herannahen der Erfüllung der jüdisch-freimaurerischen Ziele eine immer größere Zuspitzung der Leitung und eine strengere Auswahl der Eingeweihten nötig macht. Bruder Robert Fischer sagt in einem seiner Katechismen, dass bezeichnend für den Einfluss der zahlreichen Grade auf die Gestaltung der Freimaurerei die Tatsache sei, dass früher, doch das ist lange her, die englische Freimaurerei den Hinweis auf den Tempel Salomos, das heißt nach freimaurerischem Ausspruch Hiebers, auf das geschichtliche jüdische nationale Heiligtum nicht kannte. Erst später hatte man begonnen, den Tempel auf die Arbeitstafel der Loge zu malen. Die jetzige Art der Freimaurerei, alle Symbole auf den Tempel Salomos zu vereinigen, der ja tatsächlich die äußere Grundlage aller Freimaurerrituale bildet, hinge mit dem Auftauchen der Hochgrade zeitlich zusammen. Katechismen sind freimaurerische Instruktionsbücher für die verschiedenen Grade. Sie erinnern im Frage- und Antwortspiel an die Instruktionsbücher der Rekruten des alten Heeres, sie reichen aber an deren geistige Höhe nicht heran. Frage: Wo hängt der Meister seinen Hut auf? Antwort: An den Nagel der Natur. Gemeint ist der Kopf des Meisters. Manchmal sind Fragen und Antworten auch weniger umschrieben. Frage: Was bedeutet dieses Meisterzeichen? Antwort: Es bedeutet, dass man lieber sich die Eingeweide rausreißen, als die Geheimnisse unseres Ordens entdecken will. Es werden in einzelnen Großlogen bis zu 33 Grade gezählt. Die jetzt gegründete symbolische Großloge von Deutschland arbeitet hiernach. Kadosch nennt Marten den obersten, das heißt philosophischen Grad, er zählt dabei die drei höheren Verwaltungsgrade nicht mit. Die Kabbala des Dr. Erich Bischoff übersetzt Kadosch mit heilig. Im Hebräischen bedeutet es geheiligt, erleuchtet. Wichtel legt die Bezeichnung richtig dem 30. Grad bei, bezeichnet ihn aber als den Grad der Rächer. Nun, der Gott der Juden, Jehova, ist heilig und ein Gott der Rache für alle Feinde Israels. So ist der heilige Freimaurer natürlich auch ein Rächer aller Feinde Israels. Solch heiliger und erleuchteter wird zum Beispiel in der GLL von Deutschland zu einem höchst leuchtenden. Die deutschen Großlogen, humanitäre wie sogenannte christliche altpreußische Großlogen, führen sämtlich drei Johannesgrade: Johannes Lehrlings, Johannes Gesellen und Johannes Meistergrad. In der GL zur Freundschaft tritt darüber, wie schon erwähnt, der innere Orient, ohne einen besonderen Grad bilden zu sollen, worauf der Profane keinen Wert zu legen braucht. Es ist offenbar keine Siebung mehr nötig. Ähnliches finden wir auch in humanitären Logen. In der GNML, zu den drei Weltkugeln, folgen den Johannesgraden auch höhere Grade, früher Erkenntnisstufen genannt, weil in ihnen die Enthüllung der Baupläne mit historischen Aufschlüssen fortschreitet. In der GLL von Deutschland folgen den drei Johannesgraden die Grade der Andreasloge. Andreas Lehrlings, Andreas Gesellen und Andreas Meistergrad, letzterem noch die sogenannten Kapitelgrade. Der Ritter des Ostens, der Ritter des Westens, der auserwählte Bruder und der vertraute Bruder. Für besondere Verdienste wird dann noch der Titel des Ritters vom Roten Kreuz verliehen. Der Andreasloge entspricht nach den Angaben der GLL von Deutschland in der GNML zu den drei Weltkugeln, deren vierter Grad, altschottischer Meister, und in der GL zur Freundschaft, deren innerer Orient, auch schottischer Meistergrad genannt. Also ist der innere Orient doch ein Grad. So ist es auch in der Tat, in den altpreußischen Logen sind über den Johannisgraden die sogenannten Schottengrade und über den Johanneslogen die Schottenlogen, die in tiefstes Dunkel gehüllt sind. Im letzten Abschnitt wird darüber gesprochen werden. Ich enthalte mich, auf die Verfassung der Großlogen einzugehen. Hier genügt die Feststellung, dass an der Spitze der Großlogen ein Großmeister, gleich unter ihm ein Kreis von besonderen beamteten Brüdern, aber nur mit beratender Stimme steht. In der GLL von Deutschland nennt er sich Regierender Landesgroßmeister. Er steht unter dem Ordensmeister, der aber nur mehr dekorativ wirkt. Der Zusammenhang innerhalb einer Großloge wird, abgesehen von dem Ritual, dadurch gewährt, dass die Logen gerade in den einzelnen Logen von oben nach unten ineinander greifen. In der GLL von Deutschland führt ein Kapitel oder Andreasmeister den Hammer, das heißt den Vorsitz, in den Johanneslogen. Durch dieses System wird eine scharfe Leitung des Ordens und damit auch eine unauffällige, schneeballartige Verbreitung der Gedanken und Absichten innerhalb desselben und, da die Freimaurerei, wie wir noch sehen werden, sich auch planmäßig in das gesamte Volks- und Staatsleben eingenistet hat, weit über die Logen hinaus gesichert. Ebenso bewirkt dieses System eine gründliche Kontrolle der unteren Grade. In der Tat, Hieber hat Recht und muss es wissen. Zitat: Der Geist der höheren Grade befruchtet die unteren und ist überall der gleiche. Zitat Ende.